Ungeduldig warteten Victoria und Mary Ann auf ihre Freundin Emma. Schließlich erreichte die Dampflok unter lautem Getöse den fast leeren, etwas heruntergekommenen Bahnhof. Es dauerte noch etwa eine Minute, dann stieg Emma als eine der ersten aus dem Zug und blickte sich suchend um. Emma, hallo, hier sind wir. Sie hat uns gesehen. Und da ist noch eine junge Frau bei ihr. Die kommt aber nicht von hier. Meine Güte, was für ein komischer Hut. Hallo Mary Ann, hallo Victoria. Schön, dass ihr mich abholt. Aber wo ist denn Beth? Beth liegt mit Fieber am Bett, sonst wäre sie natürlich mitgekommen. Sie hat sich eine schlimme Erkältung eingefangen. Oh, ich vergaß. Das hier ist Miss Walsh, unsere neue Lehrerin. Guten Tag, die Damen. Guten Tag, Miss Walsh. Entschuldigen Sie unsere ungestüme Art. Wir haben uns so viel zu erzählen. Das kann ich gut verstehen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass ich in eurem Alter war. Miss Walsh hat mich vor einem unheimlich aussehenden Fremden gerettet. Mit nur einem Auge und einem sehr buschigen Schnurrbart? Ja. Der kommt gerade auf uns zu. Entschuldigen Sie, dass ich nochmal störe. Ich bin auf der Suche nach einem Gasthof, wo ich übernachten kann. Sie scheinen sich hier auszukennen. Da muss ich Sie enttäuschen. Ich bin das erste Mal in diesem malerischen Ort. Ein Stückchen weiter die Straße runter befindet sich der Gasthof von Liz Kelly. Da sind meistens ein paar Zimmer frei. Ich bedanke mich. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Sikorski. Boguslav Sikorski. Angenehm. Doch nun müssen wir leider aufbrechen. Wir wünschen einen guten Tag. Selbstverständlich. Eine Frage noch, wenn Sie erlauben. Ich bin auf der Suche nach Landsleuten von mir aus Polen. Sie wissen nicht zufällig, ob ich hier Glück haben werde. Ist Mr. Horowitz, unser Gärtner, nicht Pole? Ich meine, Mrs. Johnson hätte mal so etwas erwähnt. Aua, warum stupst du mich, Victoria? War ein Versehen. Jetzt sollten wir aber los. Da hast du recht, Victoria. Guten Tag, Mr. Sikorski. Guten Tag, meine Damen. Guten Tag. Ein unangenehmer Mann. Für mich auch. Und du, Emma, solltest nicht immer so geschwätzig sein. Es geht ihn gar nichts an, dass Mr. Horowitz Pole ist. Naja, so ein Geheimnis ist es ja auch nicht. Ist ja ein schöner Empfang.